Okay, we're back. I think now there's some distinct lack of delay. Good news. By your face, you don't wanna be alone, cause the mood is right and the time is now. And if you can't do it, I'll show you how. What you gotta do is get loose, let go, just throw a couple shakes, put your skills on show. Stefan. So here in the studio, we're lucky enough to have the anonymous Stefan from the underground West Germany club, which I've heard of even all the way in London. It's not a club. Well, Stefan, how would you define the incredible West Germany? It's a philosophical project. A philosophical project, huh? Yeah. In what philosophy are you following? Well, it's about to find out which philosophy to follow. What does this interview? So, Stefan, you're about to explain to us about the philosophy of West Germany, the non-club. Let's do it like we're on the sports field, so we're going to hand the microphone between each other. What sports? That's cool. So tell us how you felt when Germany were beaten by the Italians. Bad. But I didn't even see it, half of it. Because there was this fantastic lecture of Interphilosoph Katja Tiefenbach in West Germany, and thank God I preferred that. Although I thought we would be in the front, because people were making such loud sounds. It's a very multi-ethnic part of the city, and I like that. Yeah, you have to be careful with your insults towards those that would beat you. I mean, yeah, Italy beat England just. I mean, it wasn't quite the defeat that Germany suffered. But I would have liked to have seen Germany-England final. Don't know about you. I would have preferred Germany-Spain. But of course, semi-final, England-Germany, a classic. Yeah, that's true. And England, true to form, would probably have gone out. Of course, including a penalty shot, even if the regular game would have ended 1-0 or something. We should have done a penalty shoot anyway. So, why is there no evidence of West Germany existing anywhere on the internet? There's no use for me in having a website. I mean, what is a website? You do a tiny little thing and then you put it on the web and then you show it with your finger. What's the use in that? It's a performative space, so it happens and then it's over. Yeah, and whatever you put on the website potentially lasts forever. What? Why? No way. It's just another part of the CV capitalism culture that we have. So why should I show off with what I've done? Yeah, people. It has to exist in the minds of the people that were there. Yes. Yeah. And that works? People still come? Yeah, keep the fingers crossed. Yeah. They do. But if there's any hipsters listening, then please don't. Don't go there. It's not worth nothing. Stay in. And go to Bergheim. It's really cool. It is. Yeah, absolutely. Another folkloristic Musikantenstadel, but anyway, all there. Okay, more on this amazing Frank interview after this. Black dies. Oh.

now upcoming are the interview with Ursula Block from Yellow Music, some music pieces which friends and friends of friends gave us to play. They are surprises. At 3 o'clock, or probably slightly later, the report of 3 students of art history from the LMU Munich about the Documenta 13, which they visited. Hey, what's happening? Greg's making horse movements next to me. We need to restart the computers. How long will that take? Less than 4 minutes. See you then. In the meantime, the news with Ernst Markus Stein. Nachrichten. Rom. Rom. Es gibt teuflische Schmerzen, die können auch den stärksten Glauben zum Schmelzen bringen. Rom. Du musst nur immer wissen, es ist immer nur der Teufel, der dich an Gottes Rom. Islamabad, Washington. Ciampi sagte der Bild am Sonntag, wir dürfen nicht zulassen, dass die schmerzhafte Polemik, die die deutsch-italienischen Beziehungen gestört hat, einen Schatten auf unsere künftige Zusammenarbeit wirft. Der italienische Staatspräsident rief Bach, habe sich in Niger mit atomwaffenfähigem Uran versorgen wollen. Rom. Berlin. Irgendwann am jüngsten Tag, wenn Jesus wiederkommt. Die nordrhein-westfälische Polizei und der Zoll haben einen Zigarettenschmugglerring zerschlagen. Bei Durchsuchungen in Dortmund, Lippstadt, Menden und Recklinghausen wurden insgesamt 11 Haftbefehle vollstreckt. Kopf der Bande soll ein 33 Jahre alter Mann aus Werl sein. Der 51-Jährige erklärte, er habe noch nie einer Frau Gewalt angetan. Die Zigaretten wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Arnsberg mit Lastwagen aus Osteuropa eingeschmuggelt. Die Bande soll 350.000 Stangen Zigaretten verkauft haben. Genf. Nach seinen abfälligen Bemerkungen über deutsche Urlauber hat Stefanie dem Druck auch aus dem eigenen Land nachgegeben und seinen Abschied angekündigt. Bundeskanzler Schröder bleibt aber dabei, er fährt dieses Jahr nicht nach Italien in den Urlaub. Rom. Wie es auf dem 9. Kongress für Jugendmedizin hieß, begeht in Deutschland im Durchschnitt jeden Tag mindestens ein jugendlicher Selbstmord. Da wird aufgeräumt auf den Friedhöfen. Insgesamt gibt es bei unter 20-Jährigen jährlich rund 450 Suizide. Die wird er als Erster aus den Gräbern rufen. Wirst du da dabei sein? Und knapp 4000 Suizidversuche. Mindestens 14% aller Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren leiden unter behandlungsbedürftigen psychischen Auffälligkeiten. Berlin, Islamabad, Washington. Rom. Berlin. Weimar. Sie hat sich seit der Tat im Nahen Osten versteckt. Washington. Und Sie? Ja, Sie. Es ist 15 Uhr. Sie brauchen sich gar nicht umzuschauen. Es ist niemand anderes im Raum. Sie müssen jetzt mit Vergeltung der Europäer rechnen, falls sie nicht binnen 5 Tagen die Strafzölle auf Stahlimporte aufheben. Madrid. Die Regierung der Balearen hat der Abschaffung der Ökosteuer zugestimmt. CIA-Geheimdienstchef Tenet hat zugegeben, für die fehlerhaften Informationen nach seinen abfälligen Bemerkungen über deutsche Urlauber. Bundeskanzler Schröder bleibt aber dabei, er fährt dieses Jahr nicht nach Italien in den Urlaub. Rom. Kommen Sie zu mir. Näher. Noch näher. Es ist 15 Uhr. Ich rede nicht gern ins Leere. New York. In der vergangenen Nacht hatte US-Präsident Bush seine Landsleute auf einer Pressekonferenz auf einen Krieg speziell für Mädchen gestartet. Auch wenn diese noch jung, erst kurz im Betrieb oder unverheiratet sind. Aber die Gewerkschaften sprachen von einem Waffenstillstand. Außerdem dürfen sie nicht zur Schule gehen. Frankreich, Russland und Deutschland verwiesen im Gegensatz dazu im Sicherheitsrat auf die Fortschritte, die Blix beschrieben hat. Ein Regierungssprecher erläuterte, Schröder wolle seiner Familie nicht zumuten, den Urlaub erneut umzuplanen. Die Militärregierung hatte die Abstimmung trotz der verheerenden Wirbelsturmkatastrophe abhalten lassen. Auf dem Flughafen der birmanischen Hauptstadt Rangoon ist das erste Flugzeug mit Hilfsgütern aus Deutschland gelandet. Der grünen Politiker Groth nannte das Risiko zu hoch, Geheimdiensten sei es zu verdanken. Wir sind zum Austausch über das Internet. Ich gehe mit einem Freund immer weil Rom. Wenn die Posaune erschallt, hast du anzutreten. Weil und auferstehen werden wir alle. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zum ewigen Tod. Madrid. Das Wetter in Bayern. Nachts zunächst klar, später Tiefstwerte je nach Bewölkung. Morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab. Alpengipfel morgen öfter frei. Temperatur in 1000 Meter um 2, in 2000 Meter minus 3 Grad. Zeitweise stark böiger Südwest- bis Westwind. Die weiteren Aussichten. Es ist 15 Uhr. Nördlich der Donau Höchstwerte 15 Grad. Das waren die Nacht... Mädchen... Weil die Mädchen Mädchen sind, die Jungs jung. ようこそラジオ226目に見えない何かがあるラジオ226爆発です。 Wir sind wieder da, Radio 226. Aus dem Land, das sich selbst zerstört. Also zu dem Lied muss ich noch was sagen, nicht, dass ihr gleich ausschaltet. Das ist richtig toll und auch ganz wichtig zum Moment. Joseph Beuys, Sonne statt Regen. Regen, guck doch mal raus. Das ist der Witz. Also Stefan erklärt mir gerade den Witz. Beautiful! The place erupts! He's a double Olympic champion! Auf jeden Fall kommt jetzt Joseph Beuys. Und die Qualität ist natürlich... Es gibt Fans, die haben das auf YouTube hochgeladen für euch. Aus dem Land, das sich selbst zerstört und uns den Way of Life diktiert. Da kommt Regen mit Waffen und Tod. Und hört er Frieden, sieht er rot. Er sagt, als Präsident von USA, dunkelt ja, bitte doch und da. Auf Polen, Mittler, Osten, Nicaragua, er bildet einzig, das ist doch klar. Doch wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob West, ob Ost, auf Raketen muss Ost. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Die Säcke im Osten reizen, die auch nicht mit Atomen geizen. Doch dein Krieg um ihren verbrannte Ziele, der läuft nicht wegen, wir sind viele. Hau ab mit deinen Nuklearstrategen, deinen Russen Hass an deinen Strahlenregen. Mensch, Glitterfest, der Film ist aus, nimm die Raketen mit nach Haus. Denn wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob Ost, ob West, kalten Krieg an die Pest. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob Ost, ob West. Wir haben hier einen kleinen Chor gegründet, habe ich gerade gemerkt. Kommt doch vorbei! Dieser Regen kommt als Mann der Rüstungsindustrie, but the people of the states don't want it, nie. Und den wahren Frieden wird's erst geben, wenn alle Menschen ohne Waffen leben. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob West, ob Ost, auf Raketen muss Rost. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob Ost, ob West, kalten Krieg an die Pest. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob West, ob Ost, auf Raketen muss Ost. Wir wollen Sonne statt Regen. What happened? YouTube, don't let us down. There's only 2 minutes and 42 seconds uploaded. Holy hell. I would suggest the next song we play is Teacher in Space from Lea Steffens. It's a piece from her made out of a speech from Reagan. Today is a day for mourning and remembering. We know we share this pain. We've never had a tragedy like this. We mourn 7 heroes. We mourn their loss. We cannot bear, as you do, the full impact of this tragedy. But we feel the loss, and we're thinking about you so very much. They had a hunger to explore the universe and discover its truths. I want to say something to the school children of America who were watching the live coverage of the shuttle's takeoff. I know it's hard to understand, but sometimes painful things like this happen. It's all part of the process of exploration and discovery. The future doesn't belong to the faint-hearted. It belongs to the brave. Nothing ends here. Our hopes and our journeys continue. Thank you. So, jetzt mache ich was, das man eigentlich auch überhaupt gar nicht machen darf. Ich spiele nämlich ein Interview, was überhaupt nicht abgenommen ist. Das habe ich gerade fertig geschnitten. Das ist Kairo. Aber ich finde es sehr schön und deswegen traue ich mich, das jetzt trotzdem einfach zu spielen. Und hier kommt's. 25 Minuten Interview mit Ursula Block und danach Diskussion über die Dokumenta. Yeah, hello. Here we are in West Berlin, Scharpenstraße number 10, which is the address of one of the world's most famous record stores, Gelbe Musik, Yellow Music. That's how an interview made by Charles Amerikanian with the owner of the shop, Ursula Block, in 1985, 4 years after the shop opened, begins. It is still here. We are here in front of it. Dieses ziemlich schöne Interview kann man auf Radiom nachhören. Und an dieser Stelle betritt Amerikanian den Laden. Und schaut sich um und beschreibt, wie der Laden aussieht. Und man kann feststellen, wenn man in die Gelbe Musik heute hineingeht, dass es dort fast immer noch genauso aussieht. Willkommen in Gelbe Musik und vielen Dank, Ursula Block. Ich glaube, da hat sich nicht besonders viel geändert. Eher, dass die Leute, die aus Berlin kommen, noch weniger geworden sind. Weil es gibt natürlich auch in Mitte und Friedrichshain und Prenzlauer Berg ein paar Läden, die ganz gutes Angebot haben, und ich glaube, da bleibt man dann gerne auch im Kiez oder man geht sowieso sofort ins Internet und bestellt da die Dinge, die man sucht oder braucht. Aber das internationale Publikum ist eigentlich genauso zahlreich geblieben, wie es seinerzeit war. Gerade eben, ich hatte ja gesagt, morgens ist nicht viel los, aber eben kam schon jemand mit einem schweren Rucksack, der sozusagen schon wieder auf der Rückreise war, musste aber unbedingt jetzt noch im Laden vorbeikommen. Ja, den habe ich rausgehen sehen mit einer großen Tasche voll mit Platten. Genau, und der kommt so zweimal im Jahr und kauft extensiv Platten. Das finde ich ganz toll, also auch ganz gezielt und ist total erfreut über das Angebot, was wir haben. Und was wir jetzt im Moment gerade auch merken, dass viele Ausländer, also auch Nicht-Europäer, nach Deutschland kommen, um die Dokumenta zu sehen. Und viele von denen machen einen Abstecher nach Berlin und manche kommen dann auch hier vorbei. Und das sind meistens auch sehr interessante oder sehr interessierte Leute. Ja, das sind so Lichtblicke für uns. So hat sich das verändert, wo Sie nach den Stücken suchen oder nach den Künstlern, Künstlerinnen, die Sie verkaufen? Das hat sich eigentlich auch nicht geändert. Ich hatte mir das Interview ja auch nochmal angehört, dass man von einigen Label wirklich ungesehen oder ungehört eigentlich fast alles nimmt. Also von manchen kleinen Label, von denen man weiß, dass sie sehr gezielt inhaltlich arbeiten. Und da kann man davon ausgehen, dass eigentlich alles, was sie publizieren, interessant ist, auch wenn man es noch nicht kennt. Und dann natürlich Empfehlungen von Künstlern. Und das ist auch nach wie vor wirklich Schwerpunkt. Dann kommen ja viele Künstler vorbei, die selbst etwas gemacht oder produziert haben und möchten das sehr gerne hier unterbringen. Sind es mehr geworden? Da kommen viele Künstler, ja. Das hat sich inzwischen doch herumgesprochen. Ja. Die meisten haben ja eine Website und vertreiben ihre eigenen Produkte auch über die Website, was sicherlich auch sehr effektiv ist, aber viele möchten gerne doch irgendwie hier vertreten sein. Auch wenn ich manchmal sage, es ist wahnsinnig schwer, wenn jemand kommt, er hat meistens nicht die Zeit, um wirklich alles sehr sorgfältig durchzusehen. Und selbst hat man ja auch immer einige Dinge, die einen im Moment vielleicht mehr beschäftigen oder die man im Moment gerade besonders toll findet. Das ändert sich. Dann hört man selbst irgendwie auf Festivals Dinge, die man gut findet. Also was für Festivals besuchen Sie? Märzmusik ist für uns so hier in Berlin eigentlich mit das Wichtigste. In dem Zusammenhang machen wir auch meistens eine kleine Ausstellung. Das heißt, Künstler, die eingeladen sind zur Märzmusik, verbinden das dann mit einer kleinen Ausstellung hier. Das heißt, es gibt dann keine Anreisekosten und meistens bringen sie die Dinge dann auch oder die auszustellenden Werke im Handgepäck mit, weil wir können uns das nicht leisten, jetzt großartige Transporte oder Künstlerhonorare oder Reisen zu bezahlen. Wir haben ja mitbegründet den Verein Freunde guter Musik und da gab es zu Anfang schon einige Konzerte, Performances, auf die wir eben auch Einfluss genommen haben. Aber das ist auch im Laufe der Jahre jetzt etwas weniger geworden. Dafür teilweise größere Events, die dann wieder in Kooperation mit anderen Partnern stattfinden, also Hamburger Bahnhof zum Beispiel. Ich war gestern ja kurz hier und habe gefragt, ob es okay ist, ein Interview zu machen und habe schon mal gefragt, wo die Zuhörer hin sind, die sich 4 Stunden am Stück 2 Töne anhören. Im Prinzip habe ich das so formuliert und ich fand eigentlich Ihre Antwort ziemlich interessant. Naja, das passiert ja meistens nicht hier im Laden, weil man hier ist und in verschiedene Dinge kurz hereinhört und guckt, ob das so den eigenen Vorstellungen entspricht. Aber in Konzerten passiert es schon. Also 4-stündiges Streichquartett von Feldmann zum Beispiel oder ähnliches. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich an das Feldmann-Stück denke, das ist ja auch gar nicht so eng gedacht. Für Feldmann war das durchaus normal, dass jemand vielleicht zwischenzeitlich den Raum verlässt und irgendwas trinkt oder dann wiederkommt. Also gar nicht so, dass jemand gebannt da sitzt die ganze Zeit und eben sich dem so total hingibt. Andererseits, ja, hatte ich ja auch gestern schon angedeutet, bei bestimmten Konzerten gab es in den 60er, 70er Jahren gab es durchaus Störaktionen und auch sehr handfeste Störaktionen. Ich denke da an ein Konzert, was Christiansen und Beuys machten. Das fand hier in der Akademie der Künste statt und da kam eine Gruppe von sehr politisierten Studenten. Also die waren unglaublich frustriert. Die wollten an dem Tag eigentlich eine Demonstration gegen den Nixon-Besuch machen und das war verboten worden. Und dann kamen sie halt in das Konzert gestürzt. Und da fand dann irgendwas statt, was sie gesellschaftlich für so unnötig hielten. Und das wurde gestört, da wurden die Feuerlöscher in Betrieb gesetzt und Gegenstände geworfen. Und das war wirklich ein totales Chaos. Es wurde dann auch abgebrochen, das Konzert. Also Staat nehmen. Also was soll diese bürgerliche Kulturscheiße jetzt hier? Es gibt andere Probleme, denen man sich stellen sollte. Ich meine, diese beiden Künstler waren wirklich wenig angepasst, zum Beispiel. Und Christiansen war eher, stand der dänischen KP eigentlich immer sehr nah. Und Beuys war auch kein angepasster Künstler. Hat ja die Partei für direkte Demokratie und auch eine Partei für Tiere hat er auch schon gegründet. Ne? Das ist jetzt nicht neu, die Idee jetzt von der Documenta, dass Tiere wahrgenommen werden oder wichtig genommen werden. Aber ich meine, das war irgendwas, was... Die wollten halt eine direkte politische Aktion und eben nicht eine Form von Demonstration jetzt eines freieren Denkens oder so. Damit kamen sie gar nicht klar. Ja. Also Sie hatten gestern auch gesagt, dass die Leute sogar eventuell viel geduldiger geworden sind und sich Sachen mit viel mehr Anbetung, was nicht, ja, mehr, ja. Sachen anhören. Manche der Künstler werden ja heute mehr oder weniger wie verehrt und da nimmt man vieles, glaube ich, auch sehr unkritisch. Also ich muss nur jetzt an La Montillan in Berlin denken. La Montillan ist sicherlich ein ungewöhnlich einflussreicher und wichtiger Komponist gewesen oder ist es noch. Da gibt es solche Formen der Verehrung auch, die vielleicht manchmal nicht ganz verständlich sind. Ich würde gerne noch Sachen fragen zum Verhältnis von Markt, wie Musik verkauft wird und wie bildende Kunst zum Beispiel vertrieben wird und wie teilweise auch, wenn Kunst im Preis steigt, ist ja manchmal ganz enorme Sprünge, denen man eigentlich gar nicht mehr folgen kann. Wenn man Musik ist, ist es sicherlich anders, aber also wie reagiert man? Ein konkretes Beispiel, die Puppen von der tödlichen Doris, die auch in anderen Interviews vorkommen. Ach so, die Puppenplatten. Mhm. Ja. Ja, ich meine, Markt, Angebot und Nachfrage entscheiden da über den Preis. Ne? Wir haben die fast in Handarbeit, also zumindest die Boxen und das Zusammensetzen haben wir in Handarbeit eben hergestellt und haben es relativ billig abgegeben. Und das hatte aus irgendeinem Grund solch eine Publicity, dass das wirklich innerhalb von 3 Monaten ausverkauft war. Und dann haben natürlich einige Leute es händeringend gesucht. Und das ist auch heute noch so. Heute werden $300, $400, $500, also es ist unterschiedlich, dafür gezahlt, wenn noch irgendwie ein Exemplar auftaucht, auch für Gebrauchte. Also, aber das sind ja immer auch noch keine vergleichbaren Preise, die jetzt in der bildenden Kunst erzielt werden. Ich meine, Christian Markli zum Beispiel ist ein Künstler, der immer so zwischen den Medien gewechselt hat. Also er kam mit John Zorn oder mit so aus dem Art-Rock-Bereich Musikgruppen auch nach Berlin. Und er bezeichnete sich immer als Plattenspieler. Er hat immer die Schallplatte oder Platten als sein Instrument betrachtet. Und dann hat er aber eigentlich, er kam auch von der Kunsthochschule, er hat eigentlich eben bildende Kunst studiert. Er hat immer dann auch Objekte gemacht oder also sowohl Schallplattenobjekte wie auch andere Objekte, die irgendein akustisches Element hatten. Und inzwischen ist Markli so bekannt, auch durch größere Ausstellungen und durch größere Projekte, dass er hat dann dieses Riesenprojekt, das ist eines der neueren, wirklich ganz großen Projekte, ist diese Arbeit The Clock, die auch auf der letzten Venedig-Biennale war und da hat er ja auch den Biennale-Preis bekommen dafür. Aber so eine Arbeit, die ist auch wiederum so aufwendig und so arbeitsaufwendig, die wäre wahrscheinlich ohne jetzt finanzielle Hilfen von großen Galerien oder so gar nicht realisierbar gewesen. Inzwischen, denke ich mal, haben seine Arbeiten, sofern überhaupt irgendwelche Arbeiten noch auf dem Markt sind, erzielen sehr, sehr hohe Preise. Und das ist das eine, ist aber vom anderen irgendwo abhängig. Und jemand, der jetzt nur im Musikkontext arbeitet, hat sehr viel mehr Schwierigkeiten, da hinzukommen. Würden Sie sagen, dass die Platten, die es hier gibt, mehr von Musikern eigentlich sind als von bildenden Künstlern? Also ich nehme alles, was ich finanzieren kann und was ich, um nur mit Erzeugnissen von bildenden Künstlern kann man den Laden nicht aufrechterhalten. Da gibt es einfach zu wenig oder auch zu wenig, was in so einem Rahmen verkäuflich ist. Und ganz zu Anfang war schon der Ausgangspunkt ein bisschen mehr, also eindeutiger, eben bildende Kunst. Im Laufe der Zeit ist ganz viel Musik dazugekommen, eben auch durch Kontakte oder auch durch Kennenlernen und sogenannte neue Musik. Irgendwo so ein Laden oder so ein Unternehmen ja auch etwas wie Learning by Doing. Ja, das haben Sie auch in einem anderen Interview gesagt, dass Sie hoffen, dass Sie irgendwann mal zu einer Spezialistin in diesem Gebiet werden. Das sind Sie wahrscheinlich auch geworden. Produzieren Sie auch noch selbst? Ich habe immer nur sehr wenig gemacht. Also ein letzteres Projekt, also das lag mir aber auch sehr am Herzen. Es ist eine Schallplatte mit einer älteren Arbeit von Henning Christiansen. Das war eine Symphonie, die er eigentlich für eine Boys-Aktion geschrieben hatte. Von der Boys-Aktion gibt es auch ein Filmfragment, aber da ist immer nur ein Satz dieser Symphonie gebraucht worden. Und ich dachte immer, die ist so interessant, man muss die vollständig irgendwann publizieren. Und das hatten wir auch noch zu Lebzeiten abgesprochen. Es gab uralte Bänder, die auf diese großen Tonbänder. Und das habe ich dann mit Hilfe von einigen Leuten in Köln, die das technisch betreut haben, auch sind die alten Bänder wieder abspielbar gemacht worden. Und dann haben wir eine Doppel-LP davon produziert. Der Titel ist Fluxorum Organum. Und das war aber für die Boys-Aktion Eurasienstab. Und mit der so jüngeren Berliner experimentellen Musikszene, haben Sie da irgendeinen Kontakt oder Draht zu? Oder ist es? Ja, also ich meine, man kennt viele Musiker und geht zu Aktionen, Konzerten. Aber ist es eher im klassischen Bereich? Also es gibt ja jetzt diese ganzen Sachen in Neukölln und Treptow, die jetzt alle aufgemacht haben, mit denen so wahnsinnig viele Leute also produzieren und auch produziert werden? Ein bisschen, also ich nehme nicht alles wahr, das wird mir manchmal auch einfach zu viel, aber ein bisschen schon. Also ja, Neukölln ist auch interessant, die kleinen Orte, die es da gibt und sehr engagiert so kleine Konzerte organisieren. Oder Grimm-Museum, ne? Da ist heute, glaube ich, auch eine Geschichte von einem Dänen. In der UdK gibt es ja diesen Riesenteil, wo Musiker ausgebildet werden, Komponisten. Ja. Und ich kenne eine einzige Person, die da rausgekommen ist. Ja, die kommen ja auch nicht unbedingt hierher, ne? Weil die halt sich da mit Klassik auseinandersetzen oder ein Instrument üben oder die kommen nicht her, die sind nicht so wahnsinnig an jetzt ganz neuen Formen oder so interessiert. Vielleicht die einzige Klasse ist Zimmermann, ne? Walter Zimmermann. Und hier nebenan gibt es ja auch die Sound Studies. Die kommen schon manchmal auch so als Gruppe, also mit ihren jeweiligen Professoren oder so. Da gibt es Kontakt, aber zu den klassischen Musikern eigentlich weniger. Die sind irgendwie, werden mit völlig anderen Dingen bestrahlt. Vollgestopft, ja. Vielleicht frage ich doch noch über Mr. Lude, Komposer. Ich glaube, der hat erzählt, dass er unterrichtet in China. Ja, genau. Und dass er für seine Studenten Sachen hier ausgesucht hat, die er dann mit denen anhören wollte. Und Amerikanien fragt sich, ob die Musik dort eine Revolution auslösen könnte. Ironisch. Ja, ja. Aber er hatte ihn auch gefragt, was er gekauft hat. Mhm. Ne? Und er hat, und ich habe so eine Erinnerung, Xenakis. Mhm. Was war noch? Und John Cage, glaube ich. Cage. Auch. Ja, und da meinte Amerikanin, das könnte auch vielleicht eine Revolution auslösen. Ne? Weil er bezog sich wiederum, das ist auch ganz typisch, dass Hindemith wohl mal da war in den 30er Jahren. Und das war für die noch irgendwie was extrem Neues. Und von neueren Tendenzen haben die wahrscheinlich ganz wenig nur mitbekommen. Es sei denn, ich meine, jetzt wird es auch schon wieder anders sein, weil ja manche auch im Ausland studiert haben und wieder zurückgehen, oder gibt es sicher mehr Offenheit, und es gab viele Ausstellungen auch mit sogenannter Klangkunst, und die haben heute wahrscheinlich auch ein ganz andere Möglichkeiten, sich zu informieren. Aber damals war das sicher schon noch ein bisschen. Aber wie ist es mit, also man weiß, dass es ja Bilderverbote gibt und so, aber wie ist es mit der Musik, kommt die leichter durch solche Zensur? Kann ich gar nicht sagen. Ich würde annehmen, dass man die Musik nicht so wichtig nimmt wie Informationen über Wort oder Bild. Ne? Mhm. Musik ist irgendwas Abstrakteres noch. Ne? Das, ich denke, da kommt vielleicht mehr. Aber ich kann es jetzt nicht belegen. Es gibt nur dieses belgische Label, die haben vor kurzem so eine Doppel-CD gemacht mit zeitgenössischer iranischer Musik, ne? Also die auch ganz interessant ist, also die aber auch dort am Ort irgendwie entstanden ist. Ich habe mir nur darüber Gedanken gemacht, ob nicht gerade, weil der akustische Raum vielleicht ein bisschen freier ist als, ja, der Bilderraum, ob vielleicht nicht gerade in China zu der Zeit zum Beispiel also Sachen entstanden sind, die vielleicht hier auch total interessant gewesen wären. Ja. Aber darüber denkt halt Amerikanien überhaupt nicht nach. Es gibt ja einige Leute, die weggegangen sind und die hier dann wieder, also die hier weitergearbeitet haben und durchaus eben Elemente aus dem eigenen Hintergrund oder verwertet haben. Tandun zum Beispiel, der auch ganz interessant ist, aber der dann aber auch in so eine etwas kommerzielle Schiene, glaube ich, gerutscht ist. Aber da gab es durchaus sehr interessante Leute. Oder aus Aserbaidschan gab es auch einen Komponisten, der, also der ist schon so mit 60 gestorben, aber da kamen auch einige Kompositionen nach hier, die wir auch unheimlich interessant fanden. Und die auch durchaus hier in größeren Orchesterzusammenhängen gespielt wurden. Oder manchmal sogar ein traditioneller Instrumentalist dazugezogen werden musste, weil es das hier in der normalen Orchesterbesetzung nicht gibt. Ne? Mir fällt im Moment der Name nicht ein. Aber, kann man noch mal nachschieben. Soll ich, do you need help? Just checking. Okay. Wie ist es mit so konkret politischer Musik? Ach, weiß ich nicht. Also, hat sich, glaube ich, nicht so ergeben. Also, vielleicht, ich meine, was Cornelius Cardio gemacht hat oder Rzeczewski, ist ja auch ganz konkret hat eine politische Botschaft, zumindest über bestimmte Zeiten. Und ich denke, dass viele andere Formen, Punk oder ist in sich ja schon politisch, einfach durch die Art. Ich meine, das müssen nicht jetzt explizit politische Texte sein. Schon die Bewegung ist eigentlich auch eine politische, wurde ja auch in der DDR aus dem Grund total unterdrückt. Ne? You have dubstep? Pardon? No, dubstep. Dubstep Records. Dub? Dubstep, no. No. Verstehen Sie was? Dubstep? No. No, okay. No. Thank you. Thank you. You're welcome. Wir haben was anderes erwartet. Ja, aber trotzdem hierher gefunden. Wir sind in manchen Stadtführern. Also wir sind zum Beispiel im Time Out Steht also, das wäre der interessanteste Plattenladen in Berlin. Und wenn die, also in Berlin Time Out, ne? Was da an Flughäfen schon irgendwie rumliegt. Ja, es gibt auch immer wieder halt dann unglaublich nette Erlebnisse. Vor 2-3 Monaten gab es so ein Poetik-Festival und das, also da waren irische, vor allem irische Schriftsteller hier in Berlin und kamen auch hier und einer war besonders begeistert und dann hat er ein paar Tage später eine Mail geschickt. Er hatte hier im Laden auch sofort, hatte also alles eben durchgeguckt und so und besonders begeistert war auch von dem Hund. Hat er im Laden hier sofort ein Foto von Luzi gemacht und das Foto sofort nach Irland gemailt auch. Cork, die kam aus Cork. Und dann ein paar Tage später kriegte ich eine Mail und das war eigentlich ganz witzig. Soll ich Ihnen das geben oder? Also die Mail ist eigentlich unheimlich schön. Soll ich das mal vorlesen? Ja. Hm? Luzi the dog has been getting a lot of attention in the coffee shops around Cork this morning. The music shop could very easily become part of the Berlin tourist trail, with dog lovers the world over calling by for a glimpse of Luzi. I can see it now, the Berlin bus tour stopping outside Ursula's shop and the tour guide announcing, and to your left, ladies and gentlemen, is Luzi's shop, a sightless dog with a highly refined taste in sound art. No, also die Sightseeing-Tour und the sightless dog with the taste of sound art. Ne? Also ich meine solche Sachen ab und zu. Ja, danke sehr. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich noch wissen wollte. Jetzt muss ich erst wieder denken. Ja, okay. Ja, vielen, vielen Dank. Bevor wir jetzt zu unseren Korrespondentinnen in München in der LMU schalten, die uns von ihrer Fahrt auf die Documenta 13, die sie bereits besucht haben, berichten werden, schlage ich einen kurzen Abstecher nach Venedig vor, um ein Ohr und einen Blick auf die eben von Ursula Block erwähnte Arbeit The Clock von Christian Marclay zu werfen. Es handelt sich in erster Linie um einen Film, einen Zusammenschnitt aller Filme der Filmgeschichte, in denen Uhren vorkommen. Und so läuft die Filmgeschichte 48 Stunden um die Uhr. Yeah, they'll be useless. No one cares what we have to say. Hundreds of small craft, led by 6 fire tanks making fountains of water, formed an escort flotilla. And 4 Wasp helicopters flew past in salute. In the city, the Financial Times ordinary share index was down 10 points an hour ago at 529.8. BBC Radio News. My God, we made it. Well done, Charles. Knew you wouldn't let me down. God, that was close. Wouldn't have the time, I suppose, miss. Amiranda, your pretty little diamond watch. Don't wear it anymore. Can't stand it ticking above my heart. If it were mine, I'd wear it always. Even in the bath. Would you, Mr. Hussey? Now we play punk and then you know what's going on. Slime the boogie mit Mrs. Blind. Land of prosperity, land of democracy. It's just your liberty they're taking away. It's a conspiracy, there's no security. The truth is slippery. Was Lehula Lee Ludlow on the vocals there, Bruno Werner on the guitar, Imke Wagner, oh Wagner that is, hey that's Imke, bass, and Tim Müller Heidelberg, ja, stimmt, Tim Müller Heidelberg on drums, he looks like a tennis player, and on the photos and in reality, Slime the Boogie they're called. I don't know what sliming the boogie means. The excreting onto the dance. Doesn't sound particularly pleasant, but there you go. So, hey, how's it going downstairs? All you gallery wanderers? All you work sitter buyers? Got any music coming up then, Sarah? Ah, okay, so there's no music. There's a discussion about the documenta, which is happening now. A report back from the documenta. We're going to go there after this, actually. Not today, but next week. So tune in to find out about our adventures. Well, not that we're ever going to do a radio station ever again. But now there's other people who had the adventure already, and that is die drei Kunstgeschichtsstudenten der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Isabella, Franz und Paula, die bereits auf der Documenta waren, wobei in ihrem 45-minütigen Gespräch der Schwerpunkt auf den Sinnbildungsprozessen der Institution Documenta liegt. Die Informationen, die im Gespräch untergehen oder nicht eingeflochten sind, werden durch eine Nachrichtenredaktion ersetzt im Gespräch, das werdet ihr gleich hören. Und die drei verweisen immer wieder auf ihren Blog, den wir auch auf unserem Blog verlinken werden. Wichtig ist den drei, dass wir sagen, dass sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit verfolgen, was ja klar wird, wenn man sieht, dass es einen Blog gibt und eine Nachrichtenredaktion. Und jetzt fangen wir einfach an. Die Nachrichten. Wer wir sind. Im Zuge eines Hauptseminars des Instituts für Kunstgeschichte der Ludwig-Maximilians-Universität München sind 20 Studenten und die Professorin Dr. Birte Kleine-Benne nach Kassel auf die Documenta 13 gefahren. Der Aufenthalt in Kassel dauerte 3 volle Tage am Eröffnungswochenende, das heißt vom 9. bis zum 11. Juni. Um an der Exkursion teilzunehmen, wurden sich passend zum Titel des Seminars Variablen von Kunst Untersuchungsschwerpunkte ausgesucht, mit denen man sich bei der Dozentin bewarb. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sowie organisatorisches Material findet sich auf dem Blog LMU AT Documenta 13.wordpress.com. Dieser Blog dient als Grundlage für diesen Radiobeitrag, der von Franz, Isabella und Paula in Form eines bearbeiteten Gesprächs erstellt wurde. Technische Materialien waren dafür ein Laptop, das Programm Audacity, ein Adapter, ein Headset und ja, ein SingStar-Mikrofon in einem Thermobecher auf einem Wasserglas. Im Endeffekt könnten sie euch hier alles erzählen, was sie wollen. Vielleicht waren sie nie auf die Documenta und vielleicht ist alles, was sie hier sagen, totaler Bullshit. Vielleicht ist eine von ihnen die Dozentin und vielleicht sind sie gar nicht in München, sondern in Gronsdorf. Versteht, über 45 Minuten sind 3 Stimmen in ein Gespräch verstrickt. Im Folgenden stellen sich diese 3 Stimmen vor. Ja, hallo. Ich bin der Franz. Ich studiere eben, wie gesagt, Kunstgeschichte an der LMU in München. Im Hauptfach Kunstgeschichte. Das ist jetzt irgendwie eine Wiederholung. In den Nebenfächern Philosophie und Religionswissenschaft. Im Endeffekt ist das das Wichtigste, was ihr wissen müsst im Semester. Ich bin im 8. Semester, also jetzt dann bald fertig. Ich melde mich jetzt dazu bei Gestern. Ja. Aber jetzt, noch nicht angemeldet. Nein, zum Glück nicht. Und jetzt kommt die Paula. Ja, genau. Ich studiere auch Kunstgeschichte im Hauptfach, neben welcher so Rechtswissenschaften und Volkskunde. Und ich bin im 10. Semester. Und auch noch nicht angemeldet zum Abschluss, aber ist es vorgesehen. Ja, und ich komme eigentlich aus Hannover und studiere hier jetzt seit 2,5 Jahren. Und davor? Ich im 10. Semester bin. Vorher war ich in Göttingen. In Göttingen. Die gleichen Fächer. Ja. Allerdings auf Bachelor und jetzt ist es Magister. Ah, okay. Ja, ich komme aus Augsburg, was man vermutlich auch hört. Bayern. In Berlin, glaube ich, vor allem. Gut, dann noch zu mir. Ich heiße Isabella, studiere auch Kunstgeschichte als Hauptfach. Meine Nebenfächer sind Psychologie und Pädagogik. Ich bin im 7. Fachsemester und werde mich jetzt auch im September zum Magister anmelden. Ja, ich komme aus München. Streber. Ja, ich bin der Streber. Ich komme aus München und studiere auch zufällig in München, habe ein Auslandssemester in Venedig an der Venice International University gemacht, dort auf der Biennale auch gearbeitet, wird vielleicht später auch noch ganz interessant eventuell werden, falls wir bis dahin in unserem Gespräch irgendwie zu dem Punkt finden. Und dann würde ich sagen, steigen wir jetzt gleich ein, oder? Genau. Also dass die Ebenen sich verschieben. Also die eine Ebene ist auch das, was die Documenta aufwirft, dass was ist Kunst, was zählt dazu, wie formiert sich das? Mhm. Und die zweite Ebene ist, dass die Documenta alleine dadurch, dass es die Documenta ist, schon deklariert, dass alles, was da ausgestellt ist, Kunst ist. Und damit aber eher die Funktionsweisen offenlegt. Also wie erklärt die Documenta was zu Kunst, obwohl es eigentlich normalerweise bisher rausgefallen ist? Zum Beispiel die Quantenphysik oder sowas. Ah, okay. Ja, aber dass der Rahmen der Institution Documenta das sozusagen, dass es unter dem Labeling Documenta läuft, zum Beispiel in dem neben dem Quantenphysik-Experiment von dem Professor Anton Zeilinger. Genau. Einmeldung Quantenphysik. Der Physiker Anton Zeilinger hat für die Documenta einen Raum des Fritzianums mit Experimenten bestückt, an denen sich die Entwicklung der Wissenschaft von der klassischen zur Quantenphysik aufzeigen lässt. Erklärt werden diese Experimente von Physikern der Universität Wien. Wenn ich fragt, bleibt Genau, dass das alles gelabelt war auf so einem Ausstellungsschild, das gleiche Layout hatte wie alle anderen Documenta-Schilder, ist ja eigentlich dann sozusagen das Documenta Labeling. Sozusagen fällt es dann unter diese Kunstausstellung Documenta. Und darum ist es ein Kunstwerk der Documenta, was es auch immer ist. Und wer entscheidet es? Kurator. Kuratorin. Wobei ich auch einfach sagen muss, ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es aber auch daran, dass mich diese Frage irgendwie generell nie so interessiert hat, was ist Kunst oder so. Ich fand die immer furchtbar langweilig, weil man die im Endeffekt, wenn man sie sinnvoll diskutieren will, auf einem furchtbar hohen Niveau ansetzen muss. Sie wird aber diskutiert auf einem furchtbar niedrigen Niveau, weil dahinter immer eine Anklage steht sozusagen. Weil hinter der Frage, was ist Kunst, steckt ja im Endeffekt immer die Anklage, das ist nicht Kunst, genau. Ja? Weil sonst kommst du auf die Frage gar nicht. Beziehungsweise die Frage wird andersrum gestellt, ist das jetzt Kunst warum ist das jetzt Kunst? Genau. Und darum sind wir jetzt gerade auch genau bei dem Quantenphysik-Experiment eingestiegen und nicht bei meinetwegen noch einem Bild, wo man jetzt eher vielleicht sagen könnte, so im Common Sense, ja, ist halt Kunst, weil es ein Bild. Ja. Weil was ist es sonst? Ja, ja. Und ich finde halt einfach, also ich habe deswegen auch diesen Irritationsmoment nicht so gehabt. Also ich bin dann in den Raum reingekommen, habe da diese Experimente gesehen. Ich habe die Frage für mich auch überhaupt nicht formuliert, auch nicht implizit. Und ich fand das irgendwie interessant. Wobei ich auch interessant finde, nicht nur das Hereinholen der Kunstwelt von externen Geschichten, wie zum Beispiel so einem physikalischen Experiment oder so, sondern also nicht nur die Ästhetisierung dieser Sache, die von der Kunstwelt ausgeht, sondern ich finde es auch interessant, wie durchaus auch zum Beispiel die Physik einen ästhetischen Diskurs teilweise führt, wenn sie zum Beispiel davon spricht, und das hört man ja von ganz ernstzunehmenden Physikern so in der Art, diese und jene Formel, die gefällt uns nicht, die kann nicht richtig sein, weil die ist nicht schön, die ist nicht das, wobei dann immer nicht schön gesagt wird, sondern elegant. Ja? Ja. Und dieses Wort elegant soll dann sozusagen kaschieren, dass es hier um Ästhetik geht. Dass es hier nämlich um die Schönheit einer Formel geht. E ist gleich m mal c Quadrat. Das ist so evident schön, dass sich das sogar einem absoluten Laien wie uns irgendwie jetzt auch mitteilt. Und was du auch vorher gesagt hast mit dem zeitlichen Aspekt, das ist natürlich auch super interessant, vielleicht jetzt auch nochmal im Rahmen der Documenta, die ja diesen Ort-Zeit-Kontext wahnsinnig thematisiert hat, dieser Gleichzeitigkeit, die unmöglich ist mit den verschiedenen Ausstellungsorten und auch in Kassel selber mit verschiedenen Orten und auch Aufführungen, die zu einer bestimmten Zeit nur sind. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Das wollte ich gerade zum zeitlichen Kontext sagen. Genau, Kunst zu definieren, weil man halt einfach nicht Kunst definieren kann, weil man halt immer sehen muss, wo sind wir gerade, in welchem Kontext bewegen wir uns gerade, vor welchem Kontext. Stimmt. Und das ist jetzt auch nichts Neues, wie wir jetzt, keine Ahnung, im Nachhinein über Renaissance-Kunst sprechen, wobei wir alle wissen, dass die niemals zu sich Künstler sagten, vor meinetwegen jetzt Michelangelo oder was auch immer, dass das halt einfach Handwerker waren. Ja. Wir sagen jetzt aber auch Kunst. Also im Nachhinein haben wir das denen aufgedrückt, ja. Und jetzt gerade müssen wir halt neu definieren, ja. Was finden wir vor? Was sind Strategien, die darin angelegt sind? Auch jetzt vielleicht gestern auf den Vortrag von Yvonne Spielmann bezogen, beziehungsweise Donnerstagabend in der Kunstakademie in München. Als sie auch gemeint hat, ja, wir müssen immer den Kontext mitdenken und können nicht einfach Sachen allgemeingültig definieren und es muss immer eine Irritation geben. Dass, Positionsbestimmung vor allem, ne? Dass man klar macht, von welchem Standpunkt rede ich jetzt überhaupt. Das auch, ja. Über diese Sache. Absolut. Also auf gut Deutsch, ja, wenn du jetzt Beispiel Renaissance nimmst, dass wir halt unser Verständnis jetzt von der Renaissance durch unsere Zeit geprägt ist, durch die Diskurse, die bei uns liefen, die Kunstgeschichte, die sich im 19. Jahrhundert formiert hat und eben da den rückblickend auf die Renaissance, was natürlich auch 19. Jahrhundert, Rückbesinnung auf den Humanismus und so weiter damit zusammenspielt, da gesagt wird, da fängt die wirkliche Kunst an. Genau. Was ich weiß nicht, wollt ihr da nur darüber noch weiterreden, aber was ich eben nochmal interessant fand, was du vorhin angesprochen hast, dass sozusagen die Documenta Satelliten etabliert. Mhm. Ich glaube, einer ist in Kanada und der andere ist in Kabul. Genau. Genau. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Gerade auch jetzt, wenn man überlegt, jetzt auch nochmal im Kontext der Dokumenta von Invesor mit seinen Plattformen, wo ja wirklich der Impetus einer Dezentralisierung relativ präsent war. Nicht zeitlich. Ne? Nee, das ist halt eben das Ding. Also es war linear. Mhm. Weil man an verschiedenen Zeiten, also die haben ja diese Plattformen, war schon überall sein. Ja. Man hätte überall sein können. Ja. Ja. Und ja. Das stimmt. Jetzt haben wir bei der Dokumenta aber diese Gleichzeitigkeit, auch dadurch, dass an Orten wirklich temporär gleichzeitig Sachen passieren. Und es ist vollkommen unmöglich, alles gleichzeitig wahrzunehmen. Warum ist es gerade so in der kuratorischen Praxis, dass es dahin geht? Dass es um eine Unmöglichkeit des Gleichzeitigen geht. Warum ist es gerade ein Thema? Das wird doch immer gerade relevanter, weil auch jetzt von der Entwicklung her, von Invesor weggehend oder hingehend, ja? Also das war, wann war das? Das war vor 8 Jahren. 10 Jahren. Ja, genau. Genau, 10 Jahren. Und jetzt sind wir 10 Jahre später und jetzt haben wir nicht nur verschiedene Orte, jetzt haben wir auch nicht verschiedene Zeiten, sondern wir haben die Unmöglichkeit des Gleichzeitigen an verschiedenen Orten. Ist das nicht auch eine generelle Erfahrung von Welt, die sich da widerspiegelt, sozusagen das Ausschnitthafte, das notwendige Ausschnitthafte, dass man darüber überhaupt nicht hinwegkommt, dass man eben nicht holistisch erfassen, wahrnehmen kann? Ja, da ist auch dieses Subjektive mit drin, ne? Dass man keine Objektivität haben kann, weil das, was ich als an Erfahrung sammle, für mich, also das ist meine subjektiven Erfahrungen, das sind keine ganzheitlichen Erfahrungen. Ja. Ja. Um nochmal auf die Quantenphysik zurückzukommen, ja. hat sich da bei mir auch so ein bisschen nochmal an einem Beispiel wirklich verdeutlicht, was es bedeutet, von einer linearen Wissenschaft zu einer nonlinearen Wissenschaft zu wechseln. Dadurch, dass man eben... Wir haben ja auch schon drüber geredet, als wir auf der Dokumenta waren. Genau, weil das ja auch im Endeffekt der Wechsel ist. Also weg von einer linearen Geschichtsschreibung hin zu einer Gleichzeitigkeit der Dinge und einer damit einhergehenden Komplexität der Dinge, um das einfach als Größe anzuerkennen und eben nicht zu negieren und zu versuchen, das in die Linearität zu pressen, sondern ein anzuerkennen. Aushalten und Akzeptieren der Unmöglichkeit oder Unmöglichkeitsdrang hat, eine Lösung zu finden. Jetzt muss ich mal gerade weg, weil der Franz Löffel will. Ich bin schuld. Wollen wir vielleicht gleich auch mal die Aufnahme testen, ob das jetzt überhaupt in irgendeiner Weise wäre schade, wenn nicht. Dankeschön. Mitgeschnitten wurde. Dann halte ich mal an. Das ist auch so ein geiles Nebengeräusch, ne? Ich würde sagen, das. Also weiter mit dem Blog. Entschuldigung, wen ich jetzt auch immer gerade unterbrochen habe. Niemand. Hey, das ging um ein Kunstwerk gibt, was wir für langfristig. Genau, du wolltest was über den Beitrag von Ronja Lott sagen, vom Blog. Genau, sie hatte sich als Vorgehen überlegt, dass sie Aufsichtspersonal und frischer Kaffee. Frischer Kaffee fast leer. Unter anderem Aufsichtspersonal dazu fragt, wo auch vor allem die Journalisten hingegangen sind in den Tagen vor der Dokumenta, also vor der offiziellen Eröffnung, waren ja schon die Journalisten da, ob sich da irgendwas rauskristallisiert hat oder auch was sie selbst persönlich für besonders ich glaube, die Tasse kriegt gleich. Nö, ich hab's schon im Griff. Ich überfordert. Ich glaube, unsere erste Aufnahme war sehr viel besser als jetzt. Irgendwie klappt gar nichts mehr. Wollten wir nicht auch in unserem Nicht-Konzept, da wir nun mal wirklich keine Ahnung haben, weder von diesem technischen Zeug, noch von, naja, von sonst irgendwas kann man nicht sagen, aber auf jeden Fall von dem technischen Zeug nicht, wollten wir ja auch bewusst damit spielen, dass wir Laien sind. Also kann man auch merken, jetzt gerade, dass wir Laien sind, ohne geschriebenes Konzept. Also kannst du jetzt irgendwo wieder einsteigen, wo du möchtest. Ganz genau. Wir spielen auch die Konzeptlosigkeit der Dokumenta sozusagen performativ nochmal nach. Ja. Also was sich im Endeffekt herauskristallisiert, ist, dass vor allem auch durch die Vermittlung der Presse, und das wird ja im Endeffekt das, was auf lange Sicht von der Dokumenta bleibt, hauptsächlich durch die Medien kommuniziert sein, vor allem aber auch die Werke sind, die sich mehr oder minder klassisch reproduzieren lassen. Also weniger die, was man jetzt als entmaterialisierte Kunstwerke wie Sound oder Projekte, wo ein Konzept dahinter steht, dass die weniger im Fokus stehen, sondern eher, es gibt diesen Geist von dem Künstler, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Wisst ihr, welchen mal so ein großer weißer Geist in der Karlsaue? Einmeldung, der Geist der Dokumenta. Die Studentin Paula S. hat in den Karlsauen der Dokumenta 13 einen Geist gesehen. Nach Aufruhen unter den Besuchern wird von Seiten der Dokumenta kommentiert, hierbei könne es sich nur um die Skulptur der Künstler Apichat Pong, Vera Sethakul und Chai Siri aus Thailand handeln. Wollen wir das hoffen und Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Kassel wünschen. Aber das ist zum Beispiel ein quasi ein, das war, glaube ich, ein asiatischer Künstler. Ja, eine riesen Plastik in Weiß, und die sehr viel reproduziert wurde. Ja. Was aber ein total klassisches Medium im Endeffekt ist. Ich weiß nicht, was genau dahinter steht. Vielleicht ist es auch sehr viel mehr. Aber der wurde sehr viel rezipiert. Direkt bunte Sachen wurden sehr viel reproduziert. Ja. Also im Vorhinein, genau an dem Tag, ich weiß nicht genau, von wann die Süddeutsche Zeitung war, aber genau an dem Tag, als wir losgefahren sind zur Dokumenta, also an dem Freitag am Eröffnungswochenende, in der Früh habe ich mich mit Laura Bodenberger noch im Café, ich weiß nicht, ob man da jetzt Namen sagen darf, aber ist ja auch egal, getroffen, und da hat sie gerade einen süddeutschen Artikel über die Dokumenta gelesen, und da war ein riesiges Titelbild, also das Bild, ja, von dem Artikel, das ja. Bild, war William Kentridge, also ein Ausschnitt davon, und ich habe jetzt auch, stand doch auch in dem Blogbeitrag, ich glaube sogar von Ronja, oder? Dass William Kentridge oft in Zeitungen auch vorkommt. Ja, ich hatte das auch geschrieben, weil mehrere Fernsehbeiträge und so weiter Kentridge gefilmt haben, und diese ganze Installation, was natürlich aber auch ein bisschen schwierig ist, weil diese Wirkung, die das vor Ort durch das Environment hat, natürlich total verloren geht. Ne? Ich finde auch, es ist eigentlich ziemlich schlecht geeignet sozusagen, weil man, das kommt halt überhaupt nicht rüber. Aber das ist wahrscheinlich in dem Fall eher dem doch eher höheren Bekanntheitsgrad von Kentridge geschuldet, würde ich jetzt mal sagen, dass er doch oft in der Presse erwähnt wurde oder wird, weiß ich nicht. Ja, das ist natürlich auch eine Frage des Mediums, also je nachdem, welches Medium ich benutze, kann ich ja nur bestimmte Informationen eben bei der Süddeutschen durch ein Bild, beim Fernsehen durch ein Video auch wieder vermitteln. Also, ja. Weil du jetzt, Paula, auch noch angesprochen hast, irgendwie, dass du glaubst, dass halt jetzt vor allem die Werke, die arbeiten, weiterwirken werden, die auch, sagen wir mal, in den traditionellen Medien gut reproduziert werden können. Ich würde sagen, es gibt ein Gegenbeispiel, und zwar mehr oder weniger sozusagen die Eröffnungsarbeit der Dokumenta, wenn man zumindest mal einen ganz klassischen Startpunkt wählt, eben mit dem Fridericianum, und zwar von Ryan Gander. Oh ja. Weil das ist sozusagen eine Arbeit, die sich existenziell einer Mediatisierung verwehrt, auch einem prägnanten Bild verwehrt, die sich einfach mit den traditionellen Medien eigentlich überhaupt nicht einfangen lässt und mitteilen lässt. Nur ganz die kurz, aber, weißt du, wie die hieß? Weil da waren, glaube ich, zwei und dass die Leute, die uns jetzt gerade zuhören... Also ich meine die Geschichte mit dem Wind. Eilmeldung. Die Geschichte mit dem Wind. Diese Arbeit von Ryan Gander in den ersten Räumen des Lyzeanums wurde mit I need some meaning, I can memorize the invisible pole benannt und ist eine 2012 in Auftrag der Documenta konzipierte Windinstallation, die den Besucher mit einer leichten Brise durch die Ausstellungsräume pusten soll. Und ich finde das eben so interessant, weil auch immer wieder die Lehre betont wird, sozusagen. Du gehst in dieses Lyzeanum rein und die erste Arbeit, du wirst erstmal konfrontiert mit Lehre, irgendwie mit einem leeren Raum. Und der Punkt ist natürlich der, dass es eine vermeintliche Lehre ist. Es ist im Endeffekt so ein Hin und Her oszillieren zwischen An- und Abwesenheit gleichzeitig, weil es ist natürlich was da. Es ist aber eben genau was da, das sich nicht mediatisieren lässt, das sich nicht klassisch mitteilen lässt, jetzt in Bild, auch nicht in Ton. Und was ganz interessant ist, wenn man in den linken Flügel geht, hat man eben etwas verloren, eine sehr, sehr kleine Vitrine, in der ein handgeschriebener Brief ausgestellt ist, eines Künstlers, der darin der Leiterin eine Absage mitteilt. Ja. Eilmeldung. In der Vitrine, die den ersten Raum links des Lyzeanums nicht füllt, liegt ein Brief des Künstlers Kai Althoff vom 24.05.2011, der die Absage an die Kuratorin Caroline Christoph Bakajew für die Documenta enthält. Wegen des großen Andrangs muss hier mit Wartezeiten von bis zu 13 Minuten gerechnet werden. Also sie hat ihn gefragt, ob er auch mitmachen will bei der Documenta, und er schreibt ihr sehr, sehr nett, sehr persönlich, nein, er kann eben nicht. Und ich finde, dass das sehr, sehr gut die Arbeit von Gander, dieses An- und Abwesen gleichzeitig aufnimmt. Sozusagen, weil auch dieser Künstler ist abwesend in einem eigentlichen Sinne mit der Arbeit, die er nämlich eigentlich beitragen wollte. Und er ist doch wieder anwesend durch den Brief, durch die Absage. Und das finde ich, ist sehr, sehr interessant. Und ich glaube auch einfach, weil diese Arbeit von Gander sehr stark rezipiert wurde, jetzt auch durch, natürlich auch deswegen, weil sie halt gleich die erste Arbeit des Lyzeanums ist. Ich glaube, das wird so eine Arbeit sein, die wird uns begleiten und die wird präsent bleiben. Vielleicht auch, weil sie so wahnsinnig irritiert. Also die Leute, die ich beobachten konnte, die teilweise nur durch den Raum gerannt sind, wieder rausgerannt sind und sich über den Windzug beschwert haben, Paula. Also ich will mich davon auch nicht unbedingt ausnehmen, ja, aber das ist schon auch interessant. Ja. Das Besucherverhalten war super. Ja, dass sie alle anstanden, um die Vitrine richtig betrachten zu können und den leeren Raum ignoriert haben. Genau. Also, so, was ist hier der scheiß Raum? Ist ja nichts. Ah ja, die Vitrine. Ja, ich habe was gefunden. Das muss es sein. Ja. Vielleicht ist der Rest noch nicht gehängt. So. Ja, genau. Und dann auch, ich habe auch sehr viele verzweifelt umherirrende Menschen beobachten können, die nach so einem Labelschild eben gesucht haben. Es gab ein Labelschild und das ist auch sehr interessant, weil das einfach irgendwo relativ unprominent an der Wand hing. Genau, also so nicht direkt am Eingang oder genau. So. Aber allein, dass es nötig ist, ein Labelschild aufzuhängen, hat sich daran, finde ich, so formiert, weil eigentlich das Kunstwerk kann nicht belabelt werden. Weil wo will man, also in den Lüftungsschächten vielleicht, also es gibt kaum eine Verortung, wo man das machen könnte. Vielleicht, wenn man, bevor man in den Raum reingeht oder sowas, aber dann kriegt das auch schon wieder so eine Prominenz. Also wurde das irgendwo aufgehangen. Aber dass es überhaupt notwendig ist, hat sich darin so formiert. Das heißt, ein Kunstwerk, was auf den Dokumenten ausgestellt ist, muss betitelt sein, es ist ein Künstlername nötig, ein Jahr, Auftraggeber war die Documenta und so weiter und so fort. Das muss quasi alles kommuniziert werden. Ja. Also das ist echt ein interessanter Punkt, aber in dem Fall stelle ich mir jetzt gerade vor, was wäre denn passiert, wäre kein so ein Schild da gewesen. Weil im Endeffekt formiert sich in diesem Label die Institution Documenta, die es als Kunstwerk betitelt, als Kunstwerk wahrnehmbar macht und auch ausstellt. Ja. Ja. Die Nachrichten. Documenta 13. Die Documenta 13, kurz D13, ist eine Kunstausstellung in Kassel, die 100 Tage läuft, dieses Jahr vom 9.6. bis zum 16.9. und für sich selbst in Anspruch nimmt, eine Weltkunstausstellung zu sein. Im Unterschied zur Biennale in Venedig geht es nicht um einen Ländervergleich, sondern um eine Momentaufnahme der zeitgenössischen Kunst, die alle 5 Jahre stattfindet. Auch ein Unterschied besteht zu den Kunstmessen, wie zum Beispiel die Art Basel, die sich dem Verkauf widmet. Gegründet im Jahre 1952 von Arnold Bode, wollte die Documenta den Anschluss Deutschlands nach der Nazizeit an die zeitgenössische Kunst schaffen. Ideologisch geprägt waren vor allem die Präsentationen der ersten zwei Dokumenten, schlossen sie doch kategorisch figurative Kunst aus, formal den sozialen Realismus und folgten dem Diktum der westlichen Kunstgeschichtsschreibung Richtung Abstraktion. Doch auch immer noch lassen sich ideologische Prägungen in der Ausstellung finden. Wichtig in der Geschichte der Documenta sind die Interventionen und Beiträge von Josef Beuys ab den 60er Jahren und die Documenta 11 von Invesor 2002, der den Eurozentrismus der Kunstgeschichte offenbarte. Die letzten Dokumenten vertrauten voll und ganz auf das Autorenprinzip eines Kurators, dessen Verständnis von zeitgenössischer Kunst für allgemeingültig gehalten wird und der in der Lage sei, die Entwicklung der Gesellschaft zu bestimmen. Die diesjährige Kuratorin Caroline Christoph Bakajew ist hier keine Ausnahme, auch wenn sie versucht, die Institution Documenta durch den Nachschub, Zitat, eine Kunstausstellung, Zitat Ende, zu relativieren. Für eine detaillierte Analyse der Documenta, ihrer Struktur, ihrer Historie und ihrer diesjährigen Schwerpunkte finden sich auf unserem Blog lmu.at documenta13.wordpress.com. Weiter geht es mit dem Ansatz von Isabella, Franz und Paula bezüglich dieses Radiobeitrags. Aber im Vorfeld, wir haben ja ungefähr besprochen, was wollen wir denn eigentlich hier ungefähr machen. Und Paula, du hast immer wieder darauf hingewiesen, keine Kunstkritik, keine Ausstellungskritik. Und mich würde einfach interessieren, wieso du das mit so einer Emphase immer wieder betont hast. Habe ich das? Ja. Weil es darum nicht geht. Weil die Kunstkritik, also vor allem in den Printmedien, auf bestimmte Weise funktioniert. Und ich glaube, wir uns keinen Gefallen damit tun, wenn wir über die Funktionsweise so einer Ausstellung reden wollen, in Bereichen der Kunstkritik bewegen, die darauf zielt zu bewerten, die darauf zielt, Erwartungen zu schüren, sich selbst darzustellen und Bedeutung zu generieren, aber eben in einem Machtgefüge. Und klar tun wir das auch als Kunsthistoriker, die jetzt über eine Ausstellung reden, aber in der Methode der Kunstkritik geht man halt anders vor und dem wollte ich eigentlich so ein bisschen entgegenwirken. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich auf jeden Fall. Ich denke gerade drüber nach. Ich frage mich halt immer, ob nicht auch diese Trennung zwischen Kunstkritiker und Kunstgeschichtler, Kunsthistoriker, die ja doch immer wieder auch betont wird, ob die nicht gerade auch in dem Punkt, ob das überhaupt so überzeugend ist, wenn man da immer diese Trennung einbaut. Denn ich meine, klar, eine implizite Kritik baut man immer mit ein, da kommt man ja gar nicht dumm schon. Allein die Auswahl, über was man spricht, ist im Endeffekt schon eine Bewertung. Das ist ja. Das würde ich gar nicht ausschließen. Nee, aber du meinst sozusagen, du meinst eher den Gestus, oder? Du meinst die Art, wie aufgetreten wird. Das Polemische darin vielleicht auch, dass jemanden in eine Richtung bewusst schubsen, und zwar nur in eine und nicht eventuell noch in eine andere. Also ich habe ja auch auf dem Blog den Beitrag zur Presse und wie die Presse gearbeitet hat in Bezug auf die Documenta, wo vorhinein wahnsinnig viel auf die Kuratorin eingegangen wurde und gerade im Hinblick darauf wahrscheinlich auch, was an die Presse weitergeleitet wurde, eben das Non-Concept-Konzept und sie etwas in Interviews auch von ihr polemisch formulierten Thesen, die sie hat, zur eben, was die Süddeutsche titelt, politische Intention der Erdbeere, ja. Was aber von der Presse natürlich total dankend angenommen wurde. Oh, ein absoluter Verriss, der dieser Kuratorin schon im Vorhinein eigentlich stattgefunden hat. Dann gab es diese Tage voller Dokumenta, wo die Presse sich da bewegen konnte, bevor überhaupt das wirkliche Publikum da war. Am Eröffnungswochenende selbst sind dann die ersten Rezeptionen der Dokumente erschienen. Und plötzlich machte das für die ganzen Autoren wahnsinnig viel Sinn, was da präsentiert wurde. Es wurde sich dargestellt als Kenner, als Kunstkenner und ja, wir können das jetzt einordnen im zeitgenössischen Kontext und so weiter und so fort. Obwohl vorher das Bild, was die Presse gezeichnet hat, ein komplett anderes war. Und darin zeigt sich halt eben die Machtstruktur, dass der Feuilleton für sich selbst in Anspruch nimmt, in der Lage zu sein, Kunst zu kontextualisieren, zu bewerten und in einen größeren Zusammenhang zu stellen, obwohl eine Selbstreflexion darüber nur ganz selten stattfindet, was sie selbst eigentlich konstituieren in ihrer Machtposition. Ja. Und dieses Element wollen wir definitiv ausschalten, dass wir uns bewusst sind, dass wir nur sagen können, was wir gesehen haben, in dem Kontext, aus dem wir kamen, wie wir schon im Vorhinein ja unser Versuchungsdesign jeder vorbereiten sollte, mit genau einer Thematik oder mehreren Foki, die er vorbereiten will, wie er sie untersuchen will. Wir waren in einer Kunsthistorikergruppe oder Kunstwissenschaftlergruppe unterwegs. Das ist ja auch unser Kontext, aus dem wir auch nicht raus können und auch, und warum sollten wir es dann auch? Aber es geht natürlich schon immer darum, zu reflektieren, was wir tun, was wir vielleicht nicht sehen können, was wir ausblenden, nicht was wir müssen, sondern was einfach passiert. Und einfach das sich bewusst zu machen. Und ich glaube, dieses Element ist wirklich sehr verschieden zu einer Kunstkritik, die das, glaube ich, nicht tut. Vor allem bleibt die Kunstkritik auch immer auf der Ebene von dem, was ihnen geboten wird. Wobei wir ja eher daraufhin schauen wollen, was uns wie geboten wird und warum, was dahinter liegt, was für Mechanismen da in Gang gesetzt werden. Und das ist einfach auch eine andere Ebene. Definitiv. Und die Kunstkritik bleibt aber in dem ersten Rahmen drin. Also reagiert ja im Endeffekt. Wobei wir analytischer, glaube ich, da sind. Müsste man jetzt nicht schlussfolgern, wenn im Vorhinein die Pressestimmen fast alle in die Richtung gingen, dass es ein No-Concept-Dokumenta ist und sie so zerrissen wurde, dass sie, da sie ja jetzt gelobt wird und alle sie total positiv finden, ich habe auch erst neulich, ich glaube Zeit Online war es, gelesen, dass jetzt schon die neuen Besucherrekorde erwartet werden, dass es halt jeden Rekord schlägt. Müsste das nicht dann bedeuten, wenn die Presse jetzt diese Stimmen hat, dass das Konzept eigentlich erfüllt ist, also dass das erfolgreich ein Dokumenta ist, dass sie kein Konzept sehen und dass es dazu führt, dass jetzt die Dokumenta positiv bewertet wird? Klar, und deswegen ist die Presse und in dem Falle ja auch die Kunstkritik innerhalb des Systems, beziehungsweise der Funktionsweise der Dokumenta zu sehen. Weil durch die mediale Aufmerksamkeit wird sicher auch Besucherzahlen generiert. Ja. Und der Presse werden ja von der Dokumenta auch Rechte zugesprochen, die der normale Besucher nicht hat. Wie zum Beispiel Vorbesichtigung, ja. Wie das ganze Material umsonst, die Bücher, die Kataloge und so weiter. Das wird denen ja alles zur Verfügung gestellt. Damit haben sie aber auch Privilegien und Informationen werden aber auch nur an die Presseleute weitergegeben, die das dann wieder an uns vermitteln. Ja, was ich in Bezug darauf auch sehr, sehr interessant fand, auch auf diese Vorbesichtigung, die ein Tag war. Also wir waren auf Exkursion 3 Tage, mehr oder weniger 3 volle Tage. Und wir waren jetzt nicht faul, wir wollten so viel sehen, wir wollten so viel sehen, wie nur geht. Aber es hat uns im Endeffekt erschlagen. Einfach die Menge der Sachen, auch es sind teilweise große Wege zurückzulegen, gerade auch in den Karlsauen. Und ich hatte auch einige Gespräche auf der Documenta mit anderen Teilnehmern, wo ich einfach so überlegt habe, okay, diese Journalisten, die kommen dahin, haben einen Tag Zeit, gucken sich Arbeiten an, vielleicht werden die natürlich auch durch die Gegend gefahren, ich weiß nicht, haben ihr Fahrrad dabei, können, sagen wir mal, gewisse Wege etwas verkürzen, haben eine vermutlich relativ knappe Deadline, bis wann der Artikel raus muss. Das heißt, es ist extrem wenig Zeit, um überhaupt diese Fülle von Arbeiten aufzunehmen und dann nochmal extrem wenig Zeit, um sich ein Urteil zu bilden und auch wenig Zeit, um das dann zu verschriftlichen. Und zu abstrahieren. Genau, überhaupt. Zu abstrahieren, ja. und zu einem tagfähigen ersten Ergebnis zu kommen. Und der Punkt ist genau der, das wird nämlich nicht gekennzeichnet. Genau. Du bekommst diese Kritik, ja, genau, ja. Und da steht dann sozusagen die Documenta, die ist also jetzt hier gelungen oder die ist nicht gelungen, die Arbeiten, das sind die wichtigsten, genau. Die nicht so, die Karlsauer ist besonders gelungen, das meinetwegen, ich sag jetzt irgendwas, das ist jetzt völlig Käse, ich habe das irgendwo gelesen, irgendwie das Otonegum ist nicht so toll oder so. Und das wird nicht reflektiert, dass das in extrem kurzer Zeit passiert ist, dass die Leute sicherlich nur einen sehr kleinen Ausschnitt gesehen haben, was okay ist, das haben wir auch schon angesprochen im Vorfeld, dass die Documenta als Ausschnitt auch darauf ausgelegt ist, dass man nicht alles sehen kann. Also Ausschnitthaftigkeit ist hier auch okay, aber ich finde, sie müsste stärker gekennzeichnet werden. Es sollte nicht mit diesem Gestus aufgetreten werden, man sollte nicht mit diesem Gestus auftreten. Ich sag euch jetzt mal hier was über die Documenta, wie das so ist, ob die gelungen ist oder nicht, was das Wichtige ist, was das Nichtwichtige ist, was ihr bei eurem bei eurem Besuch angucken müsst und was ihr beiseite lassen könnt oder so. Das hat mich wirklich gestört. Also ich hatte mich ja auch mit diesen Texten vor der Documenta beschäftigt und wollte mir mein Versuchungsdesign anschauen, wie ich aufgrund von Werkbetitelungen und Ausstellungskatalogen, Flyern, Plakaten, eventuell persönlichen Statements, Tourguides, wie auch immer auf Dinge hingewiesen werde oder auf was ich mich vielleicht besonders konzentrieren soll, ob man da eine Richtung gelenkt wird. Und was mir als erstes aufgefallen ist, war direkt im Eingangsbereich des jetzt kann ich das Wort schon wieder nicht aussprechen. Friderizianums. Danke. dass da halt so ein, ich glaube, naja, so ein Statement, ich kann jetzt schlecht sagen, wie viele Worte das waren, ich schätze jetzt mal vielleicht so 100 Wörter, so ein Statement der Kuratorin zu finden war, dass es kein Konzept gibt und alles offen gehalten werden soll. Das hatte ich im Vorhinein auch schon mitbekommen, habe aber davor versucht, bewusst halt nicht Dinge aufzugreifen, die schon durch die Presse kommuniziert werden, weil ich das auch jetzt sogar im Nachhinein für mich irgendwie sehr störend finde. Da mache ich es mir jetzt vielleicht einfach, weil ich ja sozusagen dann vermeide, weil ich Angst habe, beeinflusst zu werden, aber diese Stimmen sind ja nun mal da und für eine Gesamtperspektive muss man sie mit einbeziehen, absolut. Aber darum ist mir bis heute irgendwie nicht möglich, jetzt für mich persönlich zu einem Resümee über die Documenta zu kommen. Umso erstaunlicher, dass es Presseleuten gelingt, das nach einem Tag eventuell zu tun. Ja, genau. Und sorry. Handy ist auch so im Tonstudio, oder wie war das? Oh. Ich bin auch mal weg. Die Nachrichten, das Hugenottenhaus. Am Abend des zweiten Exkursionstages auf der Documenta besuchten ein paar der Studenten das von Theaster Gates konzipierte Hugenottenhaus. Hierbei handelt es sich um ein Projekt im Sinne der sozialen Plastik. Das Hugenottenhaus liegt, so vermittelt mir meine vollkommen ausgelöschte Dokumentarkarte, in der Friedrichstraße nähe Brüder-Grimm-Platz. Das Abrisshaus wurde vom Künstler mit Bruchstücken aus einem ähnlichen Haus in Chicago minimalistisch gepimpt und die Zimmer zum Wohnen, Musizieren und Tischtennisspielen eingerichtet. Neben den stattfindenden Konzerten der dort abwechselnd residierenden Künstlern gibt es ausgeleuchtete Vitrinen, Filmvorführungen und eben die Designstücke zu sehen. Als nun die Studenten um ca. 11:30 Uhr abends noch auf Anraten ihrer Professorin hintenrum in das Gebäude gelangt sind, empfangen sie eine Jam-Session, es wurde verschwitzt, getanzt und getrunken. Die Atmosphäre zeigte sich wie in einem Wohnhaus mit Konzert im Wohnzimmer, die Zimmer waren offen, die Küche belebt. Besonders in Erinnerung geblieben sind es allen Beteiligten die Zeile »I wanna meet all your friends at once« eines Performenden. Am nächsten Tag wollten die Studenten nach dem tollen Erlebnis vom Vorabend einen erneuten Eindruck vom Hugenottenhaus sammeln. Nun zeigte sich die soziale Plastik allerdings als klarer Ausstellungsraum. Die Erfahrung des Vorabends, kollektiv zu etwas beizutragen, war nicht wiederzufinden. Wenn da die Zimmer offen standen, die Toiletten zugänglich und die Tischtennisplatte für alle waren, wurde nun Abstand gewahrt. Woran liegt das? Hat oder so. Es war auch von der Stimmung wahnsinnig anders, was ich da erlebt habe. Auf jeden Fall. Und die Frage ist jetzt eigentlich, woran das liegt. Also was hat die Atmosphäre verändert? Auch im Hinblick auf die Funktionsweisen von der Documenta, um nochmal darauf zu kommen. Ja. Weil wir haben jetzt beschrieben, wie unterschiedlich die Atmosphäre war. Es wäre die Frage, wodurch ist diese unterschiedliche Atmosphäre aufgekommen? Also ich hatte jetzt Begriffe genannt wie diese Kordeln, die Beleuchtung. Da muss ich jetzt auch sofort. Das andere Konzert im Endeffekt, ja. Das Aufsichtspersonal, das hattest du noch gesagt, die Designstücke sind anders aufgetreten, aber durch. Ich würde zwei ganz grundlegende Sachen, die jetzt unspektakulär klingen, auch einfach nennen. Ich würde einfach den Unterschied von Tag und Nacht nennen. Ja, fällt mir Licht auf. Einfach. Die Sachen wirken einfach anders. Wenn du ein Zimmer in schummiges Licht tauchst, dann bekommt das eine Atmosphäre, die es nicht hat. Also mehr fast dann so eine Schutzatmosphäre. Vielleicht traut man sich halt dann auch mehr zu tanzen, genau. Oder und auch mal ein Zimmer zu gucken. Alkohol. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, wenn du ein Ticken was einen Sitzen hast und alle einen Sitzen haben, dann läuft das einfach anders. Ja. Dann bist du halt, keine Ahnung, das war so, du bist halt locker, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja, Logo. Aber ich musste da auch wirklich sofort jetzt, als du gefragt hast, ja, aber was macht das anders, musste ich auch sofort an den White Cube Text von Authority denken, der diesen typischen Betrachter beschreibt, wo ich mir gerade so gedacht habe, ja, also vielleicht haben wir tagsüber einfach den typischen Betrachter, weil es einfach Verhaltenkodizes gibt. Ich gehe jetzt dorthin in das Hugenottenhaus, das Teil der Documenta einer Kunstausstellung ist, und ich verhalte mich da nicht so, dass ich jetzt, gut, vielleicht trinkt man eher sowieso abends als tagsüber, definitiv, aber ich verhalte mich da auch einfach ein bisschen reservierter, ja, und ich halte mich da auch an die Kordel und gehe nicht, mach sie weg und gehe rein, sondern ich verhalte mich auch anders. Und auch ich habe mich anders verhalten. Also ich hätte jetzt auch nicht diese Leine weggerissen und wäre in den Raum reingegangen. Oder gefragt, wo die Toilette ist. Genau. Und am Abend davor war es komplett anders. Und es hat bestimmt jetzt, also weil es halt eben nicht dann in diesem Institutionskontext stand, wie wir jetzt 10-mal betont haben, auch mir ist mir jetzt gerade im Gespräch aufgefallen, da als die Documenta schon geschlossen hatte. Mhm. Aber eigentlich, also ich meine, weil das Kunstwerk ist der Auftrag der Documenta. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht aus dem Kontext raus. Und es war ja genau nicht so da, ja. Es ist halt nur, weil es gelabelt wurde mit Documenta ist geschlossen, jetzt nicht mehr Documenta. Ja. Das ist eigentlich echt interessant. Und dann so eine andere Wahrnehmung. Wir könnten noch so viel erzählen. Über William Kentridge und die Zeit, alternative Gesellschaftsentwürfe, das Sanatorium, die verschiedensten Methoden, mit denen alle Sinne bei der Documenta angesprochen werden. Wir könnten über die fehlenden Toiletten in der Karlsaue, die nicht wieder zu verwendenden Holzpavillons, Bewertungssysteme und unsere individuellen, vollkommen subjektiven Erfahrungen sprechen. Welchen Kunstbegriff verwendet die Documenta? Wie definiert sie die Person des Künstlers? Wie wird auf den Besucher eingegangen und wo sind die großen Kritikpunkte? Obwohl unsere Exkursion schon einen Monat her ist, gibt es noch so viel, was wir noch nicht einordnen können. Bla bla bla bla, scheiß Dreck. Ach, super, danke schön. Das war. Danke, danke. Ah, Greg ist auch da. Danke. Wow. Wow, hello world. Wow, Greg ist auch da. Super, danke. Super verstärkt. So, was passiert jetzt? Und danke. Danke nochmal. Danke nach München. Mikro 1. Das ist eine super Diskussion. Eigentlich müsste man das eröffnen für eine weitere Diskussion, finde ich wirklich. Ich bin durchs Gebäude gelaufen mit einem Radio auf meiner Schulter und habe gehört, wo man euch wie hört, während ich endlich die Station verlassen konnte, was essen konnte, mich jetzt viel besser konzentrieren kann. Entschuldigung für die wackelige Ankündigung vorhin. Aber vielen Dank nochmal. Und vielleicht erzählt Birte kleine Benne in einem der Seminare irgendwann mal, wie bei uns die Diskussionen so gelaufen sind. Ähnliche Inhalte, aber unglaublich anders. Deswegen, ich glaube, das war total super, dass ihr als wissenschaftlich Arbeitende hier bei uns in die Kunstenklave reingesendet habt. Vielen Dank. Radio 226. La radio de la culture visuelle. Yes, radio, whatever you say it will be. This is where your recorded message will go.